Zeiten. Uns bleibt keine Zeit zu streiten. Außer wenn ihr bei einem einzigen Augenblick wissen, Zeit die Vergangenheit hier mit zu vergessen. Wir stattdessen mit ihnen die Zukunft treiben, vertreibt schlechtes Gewissen. Ich liege nächtelang wach auf der Suche nach dem Leben, seh ich das, was bleibt. Und zwar ein Erdball voll Erdbeben, muss ich mir von Pissern sagen lassen. So wird das Leben eben, sie von Vereinigung reden, wie in der Kirche beim Beten. Tausend Ideen, die ich laufen vor den Augen seh, doch erst später werd ich euch weiß machen. Zeit endlich aufzuhören, hier mit nachzudenken. Denn von mir aus kann man schlecht im Bett die Sonne einfach so oder so verpissen. Meinen sie zu wissen, sie wissen das schon. Dann hör auf diesen Ton, wie ich sage, fuck you. Mach den ganzen verdammten Kopf zu. Denn es interessiert mich an dem Shit nix. Außer wenn ich sie interessiert, dann abgesehen der Ohren ziehen fließt. Und was bleibt, ist der Track. Der Anblick der Wahrheit so weg. Dadurch wird der Erfahrung, die ich lernen lehrt. Tausend Wege führen dich nach Rom, nur meine nicht. Er führt dich die nächste Stunde weiter des Lebens, desto näher des Todes, wenn das Licht herbeibricht. Und für diese ganze Gesellschaft bleib ich natürlich wieder nur ein Arschgesicht. Fertig, nett.